Lockdown. Lockdown. Ihr seid Lockdown. Lockdown. Ich bin Lockdown. Lockdown. Ihr seid Lockdown. Lockdown. Ich bin Lockdown. Ihr seid Lockdown. Ein Lockdown. Demon in my motherfucking sound. Ich bin Lockdown. Ihr seid Lockdown. Ein Lockdown. Ich bin Lockdown, ihr seid Lockdown. Ein Lockdown, Demon in my motherfucking sound. Ich bin Lockdown, ihr seid Lockdown. Ein Lockdown, Demon in my motherfucking sound. Du kriegst von mir kein Feed, ich bin auf diesem Beat. Ein Eis befind ich mich im endlosen Krieg. Am Ende stirbt jeder für sich ganz allein. Ich passe in eure Gruppe, ganz bestimmt nicht rein. Bin Einzelgänger, ein Einzelkämpfer. Um mich herum eine Handvoll Ehrenmänner. Du bist zu wack, selbst zum Wasserreichen bist du mir zu schlecht. Ich investiere in mein Imperium. Du investierst in dein Delirium. Meine Schachzüge, immer guter Start. Deswegen ich keine Features mit der Schwach. Es gibt nur wenige, denen ich gestatte, an meiner Seite zu kämpfen. Beim Feldzug meiner Rache, ich beende diese Sache. Mit einem Knall empfange Radiosignale aus dem tiefen All. Ich bin Lockdown, ihr seid Lockdown. Ein Lockdown, Demon in my motherfucking Sound. Ich bin Lockdown.